Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schaue gerne zu. Und ich möchte gerne sprechen mit Voyeuren, mit Spannern, mit Menschen, die eben gerne zuschauen, wo vielleicht der eine oder andere eigentlich wegguckt. Leute, die gerne durch Schlüsselloch schauen, vielleicht auch in beleuchtete Fenster, so am Abend, was da so abgeht. Vielleicht auch mit Leuten, die heimlich irgendwo Videokameras aufgestellt haben, um andere wieder zu beobachten. Also, ich schaue gerne zu, so heißt unser Thema. Und ihr könnt mich erreichen hier live in Köln unter 0180-5678-111 per Telefon und per Fax unter 0180-5678-110. Maximilian, 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, servus Domian, ist der Maximilian. Ja. Bist du ein Spanner? Nein, bin ich nicht. Was bist du denn? Ich bin juristisch veranlagt. Aha, inwiefern? Ja, kurzer Hintergrund. Ich habe also eine feste Beziehung schon seit über 5 Jahren. Mhm. Und wir haben also trotz der mittlerweile ja schon etwas langen Zeit, finden wir uns beide immer noch sehr, sehr attraktiv. Das heißt, wir beobachten uns gerne. Mhm. Das hat jetzt nicht unbedingt immer was mit Sex zu tun, sondern auch, ich sag mal so, rein im privaten Bereich. Ich sag mal, wenn wir shopping gehen oder wenn wir bei Freunden sind, wir reizen uns immer irgendwo so ein bisschen gegenseitig. Also wenn ihr einkaufen geht, beobachtet ihr euch gegenseitig? Ja, genau. Wie macht ihr das? Also du kaufst jetzt eine Unterhose. Nee, ach, noch nicht mal. Nein, irgendwas anders, ein paar Socken oder so, ist ja egal. Ja, ich noch nicht mal. Also wenn, weißt du, die Frauen, die gucken ja immer mehr nach Klamotten, ja? Und wenn sie dann entsprechend so Klamotten auswählt, bin ich meistens immer so einen gewissen Abstand und beobachte sie dann immer. Aber sie weiß das dann, ne? Bitte? Sie weiß es. Sie weiß es, ja, klar. Ich meine, sie spürt das genauso, wie ich es spüre, dass sie mich beobachtet. Und was ist da besonders dran, wenn du deine Freundin, die du seit 5 Jahren kennst, mit der du seit 5 Jahren zusammen bist, beim Einkaufen in einem gewissen Abstand beobachtest? Ja, allein, ich sag jetzt mal, zu wissen, dass der andere einen versucht, jetzt irgendwo zu reizen und irgendwo, ich sag jetzt mal, hochzubringen. Was heißt das? Sie will dich während des Einkaufens reizen und hochbringen? Ja, ich sag jetzt mal dumm, plump gesagt, ich sag mal, sie will mich irgendwo scharf machen. Während des Einkaufens? Während also, des Einkaufens. Es hat dann schon eine sexuelle Komponente gleich. Richtig, genau. Wie ist ihr das schon mal gelungen? Ja. Nicht mehr als einmal, ja. Beim Einkaufen? Beim Einkaufen, ja. Erzähl es uns bitte alles, ganz ausführlich. Ja, ich meine, es ist irgendwo sicherlich eine plumpe Geschichte, aber irgendwo... Ach, wir lieben das Plumpe. Ja, alles ja, klar. Gut, sag mal, sie hat mich also irgendwann beim Shopping, wir waren dann in einem großen Kaufhaus, entsprechend Damenabteilung, und sie hat mich dann entsprechend so gereizt, dass sie sich halt schöne Sachen ausgesucht hat, schöne Unterwäsche, und hat sie halt erstmal ganz normal vor die angezogenen Sachen so gehalten und sich im Spiegel beobachtet, steht mir das, etc. Ja, und dann muss das ja natürlich probiert werden, ne? Ja. Und dann wurde das also angezogen, und dann geht man natürlich zu zweit in die Kabine, ne? Ist ja, macht ja Spaß. Ja, natürlich ist das vielleicht nicht, aber ihr habt das gemacht dann. Und wir sind zusammen in die Kabine reingegangen, wurden natürlich misstrauisch beobachtet von einigen Leuten, aber irgendwann haben wir dann die Hemmungen abgelegt. Also es war in der Damenunterwäscheabteilung. Damenunterwäscheabteilung, genau. Da haben die dich in die Kabine mitgelassen? Die? Ja, ich durfte. Also ist immer, da gab es keine Probleme. Ich sag mal, man sah zwar irgendwo ängstliche Blicke von den umherstehenden Frauen, aber so, dann gab, es gab kein Problem vom Personal her oder so. Dann habt ihr in der Kabine gepoppt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Das ist, den Ausdruck mag ich zwar nicht so. Nein, aber mal, wir wissen, wovon wir reden. Ja, klar. So etwas geschah also in dieser Kabine. Genau. Konnten denn die Menschen draußen eure Beine unten sehen? Ne? So Kabinen haben ja manchmal nur so kleine Vorhänge. Ja, richtig. Ich sag das mal, wer uns richtig beobachtet hat, der konnte sich sicherlich nicht vorstellen, was da abgeht. Also du verbindest ja gleich mehrere Themen auf einmal. Einmal das Spannen und auch Sex an ungewöhnlichen Orten. Richtig. Bleiben wir nochmal bei dem Zuschauen. Ich gucke gerne zu. Also du beobachtest gerne deine Freundin. Richtig. Und es kann dann zu solchen Dingen kommen. Also ich beobachte sie, ich sag mal, in jeglicher Hinsicht. Ich sag mal, das muss ja nicht immer, wie gesagt, Sex direkt betreffen. Mhm. Weil ich finde sie eigentlich super schön. Ja, für mich ist sie die schönste Frau überhaupt. Mhm. Und ich sage jetzt mal, gut, und wenn wir halt sexuell aktiv sind, ich sage mal im privaten Bereich, haben wir also irgendwo die Fähigkeit, uns gegenseitig so zu reizen und den anderen so zu beobachten, wie er sich zum Beispiel selbst befriedigt. Mhm. Ja. Das kommt also auch vor. Ja, sogar ist einfach immer sehr oft sogar. Mhm. Das haben wir irgendwann mal für uns ertestet und herausgefunden, dass uns das beiden sehr, sehr viel Spaß macht. Passiert es auch schon mal, dass du deine Freundin heimlich beobachtest, wie sie sich selbst befriedigt? Ja, auch schon vorgestellt. kommen. Ist das eine noch größere Lust für dich, eine noch größere Spannung? Als, ja, klar. Okay. Wie hast du sie dabei beobachtet? Beispielsweise, sie war einmal, hatte sich gemütlich gemacht im Bad, so ein bisschen Körperpflege etc. Mhm. Und wir kannten uns noch nicht so lange und waren also noch nicht so offen zueinander. Und dann habe ich sie einfach ganz normal durch den Türspalt beobachtet, wie sie sich langsam ausgezogen hat, in die Badewanne gegangen ist, wie sie sich eingeseift hat und nachher mit dem Wasser abgeduscht hat. Mhm. Das war sehr, sehr anregend. Mhm. Was hast du währenddessen gemacht? Ich weiß, worauf die Nase will, sie aber nur beobachtet. Ja, hast du nur beobachtet, ja. Also, genau, das wäre mir dann zu peinlich gewesen, ich sag mal, wenn die Tür aufgegangen wäre. Ja, kann ich verstehen. Ist es denn so ausschließlich, dass du deine Freundin beobachtest, oder beobachtest du auch gerne, wenn es denn sich ergibt, andere fremde Menschen? Fremde Menschen beobachte ich in dem Sinne nicht. Das einzigste Ausnahme ist, ich sag mal zum Beispiel, auch mit meiner Freundin zusammen, wir schauen uns schon mal gerne auch erotische Filme an. Mhm, also ich betone auch erotisch, also keine pornografischen. Mhm, die sind also sehr, sag mal, sehr anregend. Ja, das ist dann auch eine Form des Voyeurismus, ne? Genau, wenn man sich die auch anschaut. Also wie gesagt, das ist eine ganz tolle Sache. Also ihr beide Leute haben Hemmungen voreinander, auch wenn sie sich schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennen. Klar, klar. Ich meine, man muss natürlich sehr viel Vertrauen zueinander haben. Na, schön ist das bei euch, dass ihr beiderseits gleich gepolt zu sein scheint, ne? Dass ihr das Spaß macht. Ist das dann auch schon mal umgekehrt, wenn du einkaufen gehst und dass sie dich dann beobachtet? Bestimmt, also ich spüre ihre Blicke auf alle Fälle immer. Da haben wir irgendwo, ich sag jetzt mal, so ein Draht zu, der nicht existiert, ja. Aber ja. Ich weiß sofort, wenn sie mich beobachtet und dann muss ich einfach anfangen zu grinsen. Also dich macht das nicht scharf? Ich sag mal in dem Sinne nicht, umgekehrt auf alle Fälle. Ja. Also ihr macht bestimmt scharf, wenn sie mich beobachtet. Eine wunderbare Freizeitbeschäftigung, ne? Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, geht ihr ganz einfach einkaufen und beobachtet euch gegenseitig. Und schon ja, tanzt stimmt, die Einkaufen Paula. War jetzt nur so ein Beispiel gewesen von vielen, ne? Was ist denn, die ungewöhnlichste Beobachtungssituation gewesen? Du, deine Freundin? Boah, ungewöhnlichste. Aber da fragst du mich jetzt was. Also beim Einkaufen finde ich schon sehr ungewöhnlich. Ja klar, also ich sage jetzt mal, das ist man macht mir nicht täglich oder so, das wird sicherlich nicht oft vorkommen. Was passiert denn, wenn du deine Freundin beim im Supermarkt im Lebensmittelladen beobachtest? Ja, ich sag mal, da hat sie also das ist ein gutes Beispiel. Ja. Im Supermarkt ist immer gerade, wenn man so ein schönes Wochenende gestalten will, so richtig schön mit kochen und sich gegenseitig verwöhnen, dann guckt man halt nach entsprechenden Zutaten, die werden ausgewählt, zum Beispiel Früchte, Gemüse oder wie auch immer. Mhm. Und bei der Auswahl, ich sag mal, gerade bei Früchten oder so, die also sehr erotisch sein können, von der Form her, von der Farbe her, vom Duft und natürlich auch, wenn man sie dann genießt, wenn man sie dann zusammen genießt, können sie also schon ganz schön reizen, wenn sie also entsprechend zum Beispiel die Früchte in der Hand hält. Ja. Aber ihr zieht euch dann nicht irgendwie hinter ein Regal zurück? Ja, im Supermarkt. Im Supermarkt passiert da nichts. Nee. Ja. Schade, hätte ich es gern gehört, dass ihr vielleicht hinter Mehlregal irgendwas getan hättet. Ja, vielleicht irgendwann mal. Also ein interessantes Pärchen, Maximilian plus Freundin. Viel Spaß weiterhin. Ja, danke schön. Schönen Gruß an die Freunde. Ja, tschüss, Maximilian. Tschüss. Danke, ciao. Das Thema heute Nacht, das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon euch denken können, falls ihr ein bisschen später zugeschaltet habt. Das Thema heißt, ich schaue gerne zu. Wer von euch schaut generell gerne zu, vielleicht heimlich zu oder hauptsächlich heimlich zu? Wer bekennt sich auch dazu, dass er bei einem Unfall stehen bleibt und gafft? Das ist ja auch eine Form des Spannens oder eine Form des Voyeurismus. Also, wenn ihr mir ein wenig darüber erzählen wollt, sei es nun was Ernstes oder wo man vielleicht auch die Nase rümpft, Stichwort Unfall, oder eher was Abgefahrenes, 0180-5678-111, die Telefonnummer, Faxnummer 0180-5678-110. Maria, 29 Jahre alt. Guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Maria, ja. Leg los. Du bist eine Frau, die gerne hinschaut. Ja, und zwar, das hängt damit zusammen, dass ich mich hobbymäßig für die Psychogramme von extremen Mördern interessiere. Für die Psychogramme von extremen Mördern? Ja, und da hängt viel damit zusammen, auch die Gerichtsmedizin. Mhm. Und ich gucke gerne, wenn Menschen obduziert werden. Leider konnte ich das noch nie persönlich sehen. Also du würdest das gerne dir mal anschauen? Ich habe das schon mal geguckt. Also das war ein Realfilm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Gesichter des Todes. Das ist eine Serie. Mhm. Nee, und das ist Wirklichkeit, die Filme. Das sind natürlich in der Videothek ab 18. Mhm. Also, und Horrorfilme, aber das sind das ist nach der Wirklichkeit gedreht. Also und da werden Leichen zerschnippelt. Ja, genau. Und das hat man eben gesehen, Schädel aufgemacht. Und das interessiert mich einfach. Ich finde es zwar auch nicht gerade schön anzusehen, aber es fasziniert mich. Du würdest gerne das mal richtig live erleben in der Pathologie. Unter anderem. Unter anderem. Ja. Was fasziniert dich denn da so daran, wenn man vielleicht schon nicht mehr sehr ästhetisch aussehende tote Menschen aufschneidet? Ja, mich fasziniert es einfach, dass der Körper eigentlich nur eine Hülle ist und wie soll ich das sagen, dass das alles, die Funktionen, die damit zusammenhängen, es ist alles, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, im ersten Moment ist es vielleicht eklig, aber es ist auch faszinierend, dass das alles, das Gehirn, man braucht das Gehirn, wie soll ich das erklären? Also das Herz und das hängt alles miteinander zusammen und wenn jemand tot ist und dann kann man das untersuchen, mich interessiert okay, auch. Okay, ich sag, man könnte ja sagen, guckt man sich das einmal an, es ist vielleicht interessant, wirklich einmal mal einen Blick nach innen zu werfen und dann ist es aber auch gut, aber du scheinst ja ganz scharf drauf zu sein, ne? Ja, es war. Du wolltest gerade noch was erzählen. Ja, Du hast der Faden verloren gegangen. Egal, frage ich dich. Mein Freund ist jetzt reingekommen und er stört mich jetzt, weil ich will mit dir alleine reden. Dann schick mir mal. Der lenkt mich nur ab. Ich habe jetzt schon die Tür zugemacht. Das ist richtig so. So will ich dich. Ja. Maria, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf den Anfang. Die Psychogramme von extremen Mördern. Ja. Was genau bedeutet das? Wie beschäftigst du dich damit? Das hat bei mir angefangen schon mit 8 Jahren. Ich hab mich schon angefangen, mich für Horrorfilme zu interessieren, also da war es noch nicht so extrem, jetzt auch noch nicht, jetzt das war jetzt unter 18, also so Blättchen wie John Sinclair und solche Sachen und es hat sich dann eben gesteigert, je älter ich wurde und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit Filmen, mit Mördern, mit kranken Menschen. Okay, in Filmen. Verfolgst du denn auch aktuelle Kriminalfälle? Ja. Und holst dir Material von den Tätern auf deinen Tisch und liest das? Ich meine, so viele aktuelle Fälle gibt es jetzt nicht. Es sind mehr die älteren Sachen. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. In Russland, Andrei Chikatilo, der hat um die 45 Menschen brutal ermordet. Ja. Und da gucke ich dann, da gibt es solche Reihen in den Buchhandlungen, wahre Verbrechen, wo dann die Kindheit geschildert wird und wo das versucht wird zu erklären, warum der Mensch so wurde. Also du willst minutiös alle Details dann von solchen Bestien, Bestien wissen. Ja. Warum? Was ist denn mit dir los, Maria? Weil ich möchte gerne wissen, warum das eben so ist und ich habe auch. Was hast du davon, wenn du das dann weißt? Wenn du es überhaupt je schlüssig erfährst? Was habe ich davon? Mich interessiert es einfach, wie und warum ein Mensch so wird und warum ein Mensch so ist. Warum interessiert dich das so? Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist schrecklich, aber mich interessieren nicht die Beweggründe. Das ist schwierig. Weil ich versuche halt immer beide Seiten zu verstehen. Ist es auch ein Thrill für dich, dich mit so etwas, die Lust am Grauen, die damit verbunden ist? Das gebe ich zu, es ist die Lust am Grauen. Mhm. Ich finde es aber auf der anderen Seite total abstoßend. Mhm. Ja, das hört man oft von es ist von, Ekel ja. und Faszination. Mhm. Ist dein Leben langweilig? Ist mein Leben langweilig? Ich weiß nicht. Ja, könnte wie ja sein, ne? Na, ich meine, vielleicht ist dein reales Leben doch relativ normal und es läuft alles so seinen Gang, dass du eben besonders Spaß an so extremen Sachen hast und dir die da. Es läuft alles seinen Gang, das mag sein, ja. Ich interessiere mich allerdings schon sehr lang dafür und mein Leben war natürlich früher nicht so vor 10 Jahren, wie es jetzt ist. Ich hatte vor 10 Jahren keine dauerhafte feste Bindung und auch keine zwei Kinder. Was sagt denn dein Mann zum Beispiel oder dein Freund dazu, dass du dich mit solchen extremen Sachen beschäftigst? Ach, der tut es als Macke ab und lacht. Gibt es denn bei dir schon so ein richtiges Archiv von die schönsten und schlimmsten? Ja, das kann man sagen. Ich meine, es gibt ein gutes Beispiel. Ich lag im Krankenhaus und eine Kollegin hat eine andere Kollegin gefragt, was soll ich ihr denn schenken? Mhm. Vielleicht ein Buch? Und dann sagt die andere Kollegin, um Gottes Willen, die hat so komische Bücher, der braucht kein Buch schenken. Also ein bisschen so. Also es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke bei euch in der Wohnung oder irgendwo in einem Zimmer von dir, wo nur das Grauen gesammelt ist. So ungefähr eine Reihe. Was ist denn das, was dich so rein grauenmäßig bisher am meisten fasziniert hat? Gibt es da eine von Geschichte? Von Menschen her oder von der Tat? Oder? Vielleicht, ja, so, von Menschen oder auch von der Tat. Was würde dir spontan einfallen? Da gibt es jetzt, sagen wir mal jetzt auf die Art, ein harmloses Beispiel. Das sind in meinen Augen sind es auch Bässchen, vielleicht hast du auch davon gehört, das ist noch nicht so lange, das war, müsste in England was jetzt gewesen, ich habe so viele Fälle schon durchgelesen, das war ein zweijähriger Junge, der hieß James Bulger und der wurde von einem 10-Jährigen und von einem 11-Jährigen umgebracht, erschlagen. Mhm. Und es ist also dann weniger jetzt, dass das Kind verstümmelt wurde, sondern dass das zwei Kinder in Anführungszeichen waren, die den Jungen mit voller Absicht getötet haben. Und das ist für mich grauen, weil ich selber Mutter bin und weil das vielleicht niemand nachvollziehen kann, wie Kinder sowas tun können. Und das ist für mich grauen, vor allem, weil das so beschrieben war. Ich wollte es immer nicht lesen und ich war total entsetzt, aber ich musste es lesen. Dennoch, mir geht's da. Sei ehrlich, dennoch, das ist eine ganz schlimme Geschichte, eine ganz schlimme Tat, dennoch gibst du zu, dass auch diese Tat für dich eine gewisse positive Spannung auch vermittelt. Ein Nervenkitzel, der auch Lust darstellt. Bei dem Fall war es keine Lust. Nee. Könntest du dir vorstellen, könntest du selbst einen Mord begehen? Also ich bin jetzt der Überzeugung durch alles, was ich gelesen habe, dass jeder Mensch... Also es kommt auf die Situation an. Ich bin dafür überzeugt, dass jeder Mensch einen Mord begehen könnte. Es kommt auf die Situation an, aber ich bin davon überzeugt. Wie alt sind deine Kinder? Der Große wird 9, der Kleine wird 2. Das ist noch sehr klein. Ja. Ich bin gespannt, was der Große irgendwann mal sagen wird. Mama hat eine Klatsche oder sowas. Ja, das sagt er jetzt auch schon ab und zu. Ja, Maria, aber das passt ja natürlich genau in unser Thema, ne? Ich schaue gerne zu, du beobachtest sehr gerne solche Sachen. Das wollen wir jetzt mal gar nicht groß bewerten, das ist nun mal so. Du bist so drauf. Ich bin so drauf. Du bist so drauf, ja. Kann nichts dafür. Ja, und der Mann sagt, das ist eine Schrulle von Maria. Ja, das ist eine von vielen. Und lässt dich damit in Ruhe auch. Ja. Ja. Maria, ich danke für deinen Anruf und dass du uns von dir so erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich schaue gerne zu. Das ist unser Thema heute Nacht. Und jetzt geht es weiter mit Thorsten, 28 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Thorsten, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Spannen? Ja, das ist eine Sache. Ich habe mit meiner Verlobten Sex im Beisein eines anderen Pärchens. Aha. Und zwar ist es mein bester Freund, langjährig bester Freund, und mit dessen Freundin, die mussten wir überreden, aber die hat es endgültig doch gemacht. Und also seid ihr denn eigentlich mehr die Exhibitionisten, ne? Die andere Seite? Nicht wirklich, nein. Es hat angefangen mit Pilzen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mit Pilzen, das ist, sagen wir auch, Kategorie Rauschmittel, ne? Ja, das ist, ich sag mal, eine natürliche Art von LSD. Mhm. Man kann bei großer Einnahme von größeren Mengen, ich sag mal, einen Trip von kriegen. Mhm. Und da gibt es dann Phasen, wo man sich echt nur angucken muss. Mhm. Und dadurch ist es entstanden eigentlich. Und also, die kam uns immer näher. Ja. Und da kam es halt. Mhm. Also die Grundkonstellation war, du und deine Freundin, ihr habt miteinander geschlafen. Ja. Und dein Freund mit Freundin waren dabei. Ehefrau. Die beiden haben zugeguckt. Das ist richtig. Ja, das hat angefangen, wir haben uns immer, ich sag mal, schöne Abende gemacht, in einem Restaurant gegessen, danach eventuell was getrunken und dann zu Hause halt noch gemütlich eingerichtet und dann fing es halt an. Mhm. Und nun sehe ich gerade hier auf meinem Bildschirm, Thorsten, dass neben dir noch ein Raimund sitzt. Ist das der Besagte? Ja, das ist richtig. Wir haben so ein Swatch-Telefon. Ach, das ist ja wunderbar. Das heißt, ich kann mit Raimund auch richtig reden. Ja, natürlich, natürlich. Hallo Raimund, 34. Ja, guten Abend oder guten Morgen. Ja, du bist dann eigentlich eher der Spanner, ne? Ja, wir sind das Brutchen auf Gegenseitigkeit. Ja, halt, jetzt will ich das genau wissen. Ich spreche jetzt erstmal mit Raimund. Ihr, also du mit deiner Frau, haben dann da gesessen. Ja. Im Schlafzimmer oder wo auch immer, ja, ja. Während Thorsten mit seiner Freundin oder seiner Verlobten Sex hatte. Ja. Wie habt ihr da gesessen? Habt ihr da? Ja, also wir saßen so, das war so eine angeheizte Runde und dann sind die beiden irgendwie so da so hingepurzelt. Mhm. Ja, und hatten dann erst, das fing so ganz harmlos an, hatten sie ein bisschen rumgeschmust oder was. Mhm. Ja, und ja, dann wurde das halt intimer und wir saßen so, ja, haben uns gedacht, ja, die merken halt wohl gar nicht, dass wir hier noch sitzen oder so. Und dann, ja, dann war noch irgendwie ein bisschen müde aufzustehen. Mhm. Ja, und dann haben wir mal geguckt, ne? Und dann hatten die richtig Geschlechtsverkehr? Ja, das, ja, also. Und habt ihr euch dann auch ausgezogen oder saßt ihr da angezogen ganz normal und habt euch wie Kino geguckt? Erst saßen wir auch angezogen, ja, und dann sind auch irgendwann die Klamotten vom Leib geflogen, ne? Mhm. Und habt ihr dann, hast du mit deiner Frau geschlafen oder gab es einen großen Vierer sogar? Nee, also. Auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Wie verwegen, so etwas sich vorzustellen. Also du hast mit deiner Frau dann geschlafen? Ja, ja, auch. Ja, und das, dann war wiederum Thorsten in der Rolle des Spanners. Ja, dann haben die beiden auch zugeguckt, ja, und dann haben sich halt gegenseitig zugeguckt. Ja. Ist das jetzt einmal passiert oder kommt das oft vor? Ach, das kommt ab und zu vor. Ich würde nicht sagen regelmäßig, das ist so ein bis zweimal im Monat oder was. Mhm. Und alle sind damit einverstanden? Die ja, Frauen, sicher. Die also Frauen das finden ist das immer so, das ergibt sich dann halt so. Mhm. Thorsten, was ist denn da so der Reiz für dich, Raimund zu beobachten, wie er mit seiner Frau schläft? Ich sag mal, das Neue. Man verfällt, sag ich mal, wenn man etwas länger zusammen ist, in einen Alltag, in einer Beziehung. Und um den wettzumachen, muss man was Neues haben, was Erfrischendes, was Aufpeppendes. Mhm. Und das hat das auf jeden Fall bewirkt. Mhm. Und ich kann jedem nur sagen, ausprobieren. Ja, nun wundert mich, ich finde es sehr spannend, was ihr da macht. Ja. Bin sehr interessiert jetzt, da mehr noch zu erfahren. Was mich wundert, ist, dass dann nicht irgendwann auch der Funke überspringt, jetzt machen wir es auch zu viert. Ja, das war ja einmal, wart ja kurz davor. Einmal, achso. Ja, aber nur kurz davor, also das war so, da kam da so ein bisschen darauf, ja, nachdem war so, das war also so ein, weißt du, so ein berauschter Abend oder so, also richtig berauscht eben. Und ja, dann wusste man halt nicht mehr ein und aus, so, man wir sind da einfach rumgeditscht, oder wie soll man das sagen, ich weiß es nicht. Und ja. Aber das gab dann nur eine kleine Annäherung. Ja, dann war wohl das Gespräch ist dann darauf ein bisschen hingesteuert worden. Mhm. Haben uns so unterhalten, aber dann haben wir gedacht, nee, das ist nichts, weil ich bin ja auch verheiratet und wir haben da schon unsere Grundprinzipien. Ah ja, natürlich, die muss man auch fast einhalten. Das war gerade Thorsten, ne? Nein, das war Raimund. Kannst du dir das denn vorstellen, Thorsten, dass ihr so richtig zu viert auch mal abgeht? Nein, also ich bin der Überzeugung, dass zu wahrer Liebe absolute Treue gehört. Mhm. Und deshalb kommt für mich Partnertausch oder sowas nicht in Frage. Mhm. Wir waren mal in einem Swingerclub zu viert und haben uns das mal angeguckt. Und das hat uns allen Vieren nicht so zugesagt, sag ich mal. Also alle wahre Liebe nur zu zweit, aber der Freund und die Freundin konnten schon zugucken. Ja, soweit, das ist dann keine Untreue. Es ist ja nicht gemeinsamer Sex, sondern nur zugucken. Es ist ja, sag ich mal, ein 3D-Porno, oder? Ja, ich glaube, dass ihr euch da ein bisschen was vormacht. Ich finde, das ist auch schon ein großer Tabubruch. Und das andere ist vielleicht nur eine Hemmung, oder? Nee, ich muss sagen, für meine Zeit, also Raimund bin ich, ne? Für meine Zeit, also ich bin bibeltreu, deswegen. Du bist Bibel? Ja, bibelfest. Also ich. Also das sieht die Bibel aber auch nicht gerne, dass ein Pärchen dem anderen zuguckt, wenn die da loslegen. Das steht doch nicht da drin. Na, bestimmt gibt's da auch eine Stelle. Guckt nicht einander zu oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Also Fröhnet euch an der Freuden der anderen. Ja, so kann man es dann auch drehen. Wir sollten vielleicht mal einen Theologen zur Rate ziehen, ob das gestattet ist. Also ihr habt auf jeden Fall gutes Gewissen dabei und ich will euch das auch nicht weiter madig reden. Wenn ihr das so schön findet, ist ja klasse. Ihr seid auch der Überzeugung, dass es weitergeht so. Ach ja, ich weiß nicht, vielleicht verliert ihr auch irgendwann mal den Reiz. Ne? Ihr könnt ja vielleicht noch ein drittes Paar dazu. Oh nee. Ich weiß nicht, eventuell eng befreundetes Paar, also Fremde auf gar keinen Fall. Nee, vielleicht ein eng befreundetes Paar. Ah, Thorsten, lass mal, nee. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß, euch vieren auch. Erstmal, und wenn da sechs draus werden, denen wünsche ich auch viel Spaß. Ja, und du bist auch ein klasse Typ, hast eine feine Sendung. Das ist nett von euch. Tschüss. Können wir noch jemanden grüßen? Nein, gibt's heute nicht. Ach so, alles klar. Tschö. Okay. Tschüss. Tschüss. Rico, 32. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, du schaust wobei gerne zu? Beim Sex. Bei welchem Sex? Bei anderen Leuten zu. Bei anderen Leuten. Wie machst du das? Wie bewerkstelligst du das? Pärchenclub. Mhm. Gehe ich zum Beispiel hin, schau zu, es gibt so bestimmte Parkplätze für Pärchen. Machst du das denn alleine oder mit einem Freund oder mit einer Freundin? Nee, Freundin nicht. Ich bin zwar in einer Beziehung drin, meine Freundin hat auch schon mal darauf angesprochen, dass sie es gerne machen möchte, aber hat sie noch richtig gar nicht so getraut, sagen wir so. Also du ziehst alleine los? Alleine los, ja. Das war früher öfters, jetzt wahrscheinlich eine Beziehung hier nicht mehr. Wo genau hin? Also du sagst zum Beispiel auf Parkplätze auch? Da gibt es private Parkplätze, sag ich mal, oder auf Autobahn. Ich hörte davon schon. Bitte? Ich sag, ich hörte davon. Es gibt ein paar berühmte im Ruhrgebiet, ne? Ja, vielleicht. Bei mir um die Ecke hier. Gelsenkirchen. Beschreib es uns, wie das geht. Du fährst da mit deinem Autochen davor. Ich fahre davor, richtig. Und dann läuft das so ab, dass da, sagen wir, die meisten Leute sind ja der PKW. Und ja, die halten da an mit Standlicht. Also das Auto ist Standlicht. So, und wenn sich ein Pärchen so nähert und möchte, dass man, es kommt auf Sympathie drauf an, da wird richtig so mit Fernlicht geblendet, dann fährt man davor oder man geht da hin und dann darf man zuschauen. Ganz einfach. Achso, denn das ist quasi das Signal der Pärchen, dass man zuschauen darf. Ja, genau, so sieht's aus. Und wie geht das dann? Bleibst du außen vor stehen? Meistens fahren die von diesem Parkplatz zu einer anderen Stelle hin, weil das so viele Leute, das ist so ein großer Auslauf, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Das ist Wahnsinn. Und ja, fährt man so ein privates Pärchen da und dann sagen die so richtig einfach zuschauen und ja, wo meistens auch mitmachen, wenn man will. Moment, ihr habt signalisiert, dass ihr miteinander da jetzt in Kontakt kommen werdet. Ja. Die fahren woanders hin und du fährst dann hinterher, oder wie? Ja, richtig. Du fährst hinterher. Ja, und die fahren zwar so und so, kennt sich da aus, und dann sag ich, nee, dann fahren wir hinterher und dann so. Okay, und dann steigst du dann mit in das Auto ein, oder wie? Meistens nicht, nein. Du bleibst also draußen im Kalten stehen, während die... Ja, okay, jetzt im Kalten, ja. Also gemütlicher wär's doch, wenn du dir das nett machen würdest, hinten auf der Rückbank, während die vorne zugange sind. Ja, meistens wollen sie, aber nicht die Pärchen. Die wollen das nicht. Nein, das ist denen dann zu nah. Ja, wenn ich glaube, zu nah und wollen sie doch nicht. Aber ist denn das besonders toll? Du stehst dann draußen und guckst dann durch die Scheibe rein und was passiert dann? Toll, ja, sicher ist es toll. Ich finde es schon einigermaßen, finde ich das interessant. Eigentlich auch freut. Onanierst du dann dabei auch? Nein. Du stehst also ganz brav. Ja. Nee, dabei nicht. Ja, auch so ein Pärchenclub. Ja, genau. Jetzt lass uns über die Pärchenclubs reden. Ja. Du gehst, halt noch eine Frage zu den Autos. Also wenn du dann so eine Szene beobachtet hast, oder vielleicht auch zwei, bist du doch heiß. Ja, richtig. Wie wirst du das denn, wirst du deine Spannung denn dann los? Dann fährst du nach Hause und machst dir da deinen Spaß, oder wie? So ungefähr, ja. Also, Swingerclub. Du gehst alleine in einen Swingerclub. Ja. Was passiert da genau? Ja, da sitzt man am Tresen einer Bar. Und da sind jetzt, sag ich mal, mehrere Pärchen da. Und da gibt's extra so eine Spielwiese. Wo die Leute, sag ich mal, gegenseitig Gruppensex. Oder gibt es eine andere Wiese, wo man nicht zuschauen darf. Da gehe ich natürlich nicht hin. Aber ich gehe dahin, wo die Leute zuschauen darf, ja, und dann kann man da zuschauen. Aber du machst nie mit? Nein. Warum nicht? Ja, jetzt sowieso nicht, weil ich eine feste Beziehung bin, also ist nicht mein Ding. Würde ich nie machen. So, aber ich habe das vor ein paar Jahren schon mitgemacht, ja. Wo ich alleine war, Single war. Stelle ich mir auch wirklich ziemlich krass vor, wenn man dann dabei ist und das gerade auf so einer Wiese da hautnah quasi miterlebt und dass man dann nichts macht. Also du Das sagen auch viele Pärchen. Viele Pärchen dann signalisieren ja auch, dass man mitmachen kann oder wünschen es gerne, sagen, ey, mach doch mal mit so mehr Wege. Aber ich sag dann, nein, kommt natürlich auch nicht so gut an. Das kennen die ja auch nicht so. Ist klar, ja. Aber es ist ja umgekehrt, sagen die Pärchen, ey, mach doch mal mit und die meisten gehen ja auch mit. Bist du in so einem Swingerclub, wie bist du da gekleidet? Bist du da auch nackt? Rennt man da nackt rum? Nein, wenn man mal reinkommt, bestimmt in den meisten Swingerclubs, kommt man da rein, da geht man wie so ein Spind, legt man seine private Klamotten ab und dann sitzt man sich da entweder mit Shorts, mit Badehosen und zwingt dann. Ja. Achso. So läuft das dann ab. Ja. Also wenn du dann nur eine Badehose anhast, kann das ja dann auch verräterisch sein. Dann kriegen die Pärchen schon mit, dass dir das auch gefällt. Richtig. Ja, das macht dir nichts aus. Das ist okay. Macht mir nichts aus. Ja. Deine Freundin, weiß die genau ganz konkret, was du da machst? Ja, sie weiß es. Und das ist ja... Ja, wie gesagt, jetzt mache ich das natürlich nicht mehr. Ich bin ein Jahr in einer festen Beziehung, natürlich nicht mehr. Achso, aber du gehst auch nicht mehr auf die Parkplätze jetzt? Nein, das mache ich nicht. Achso, ich dachte, du würdest das... Nein, das mache ich nur jetzt zur Zeit. Wir haben mal so darüber geredet, ich und meine Freundin, das fand sie auch interessant. Sie spricht mich ab und zu mal drauf an. Ich würde mal gerne auch mal so Pärchenclub gehen oder Leute dabei zuschauen. Ich meine, das reizt sie natürlich auch. Ich meine, das ist doch wunderbar, wenn sie das auch reizt, dann macht das doch ganz einfach mal gemeinsam. Ja, sie sagt es immer, sie macht es aber nie. Sie freut sich noch nicht. Ja, gut Ding will Weile haben. Das ist ja das Problem. Sonst würde ich es auch wieder mal machen. Ich meine, ich würde auch keinen, sag ich mal, Partnertausch möchte ich auch nicht haben. Ja. Oder früher habe ich so vor zweieinhalb Jahren habe ich mit Telefonsex bei ihm gearbeitet, ich selber. Extra Telefonsex für Frauen. Also vielleicht entwickelt sich ja da noch was bei deiner Freundin, dass ihr das dann zusammen mal genießen könnt. Ja, ich hoffe, dass es so weit kommt. Ich hoffe nur. Rico, ich danke für deinen Anruf. Okay, mach's gut. Danke. Okay. Tschüss. 1.30 Uhr und 32 Sekunden, jetzt machen wir ein Päuschen. Nur 31, 37 Sekunden. Ihr Lieben, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ich schaue gerne zu, heißt das Thema heute Nacht hier bei uns in der Sendung. Wenn ihr auch gerne zuschaut und vielleicht so im Großraum Köln wohnt oder Ruhrgebiet, Düsseldorf, Bonn und zwei sehr tolle Künstlerinnen beobachten möchtet, wie sie Hildegard-Knef-Songs interpretieren, überhaupt wie sie einen Hildegard-Knef-Abend veranstalten, dann solltet ihr morgen nach Köln kommen, ins Gloria, 20.30 Uhr. Da gibt es nämlich eine Art Hildegard-Knef-Revue mit Hella von Sinnen und Marion Rathke. Und deshalb steht hier auch eine rote Rose. Für mich soll's rote Rosen regnen. Im Gloria, morgen in Köln, Apostelstraße, 20.30 Uhr. Ich schaue gerne zu, wenn ihr da gerne zuschauen wollt. Hier heute Nacht geht's ums Spannen, um die Voyeure. Wenn ihr so drauf seid, 0180 5678 111. Und ich würde liebend gerne mal so einen richtigen knallharten Spanner sehen. Das heißt, ihr könnt uns ja auch per Bildtelefon anwählen. Ich bin gespannt, ob jemand so mutig ist, so er im Besitzer eines Bildtelefons ist, sich bei uns zu melden. Also 0180 5678 111. Raul ist am Telefon und der ist 28 Jahre alt. Namens. Na? Leider ohne Bild. Leider ohne Bild, aber einen schönen Namen hast du. Ja, danke schön. Das Raul. Das ist ein jüdischer Name, oder? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber er ist gut. Ja, danke. Erzähl mir von dir. Ja, also mein Thema ist halt auch spannend und ich gehe halt gerne mal so ins Pornokino und gucke mir da die Männer an, wie die sich da runterholen. So einer bist du also. Ja, ganz schlimm. Du bist ein homosexueller Mann. Nein, gar nein. Nicht. Nein, gar nicht. Ich reiz einfach nur schon, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da in diesen leicht verruchten, meist auch leicht versifften Laden gehe und mir da, weiß ich nicht, das ist eine Spannung. Also du gehst in ein Hetero-Porno-Kino? Ja, meistens. Ja. Meistens, ja. Und da geht man dann rein, setzt sich hin und guckt dann diese Filme und um einen herum ist eine gewisse Spannung. Ne? Genau, ja. Und irgendwann fängt dann jemand an zu onanieren? Ja, meistens. So, sind sie schon dabei, wenn man da reinkommt oder so. Mhm. Und ich setze mich da meistens hinten hin oder so mehr an der Seite und finde das irgendwie alles total aufregend. Also du setzt dich dann nicht direkt neben einen Mann, der onaniert? Nein. Nein. Nein. Du hältst einen gewissen Abstand? Ja, ja. Ich möchte auch nicht, dass sie mich anfassen oder so. Oder. Mhm. Mhm. Wie onanieren die denn da? Haben die nur ein bisschen den Schlitz auf oder haben die Hose ganz runtergezogen? Meistens ja, ja. Wie, was ja? Ja, so, die sitzen da einfach nur, machen ihren Hosenstall auf und befriedigen sich da halt selbst. Ja. So, und dann sitzt du im Hintergrund und schaust dir vorne den Pornofilm an? Nee, gar nicht so. Ich schaue mir meistens nur die Männer an. Ach, du schaust dir nur die Männer an? Ja. Und du sagst gerade so ganz entschieden, nein, ich bin nicht schwul. Ja, auf jeden Fall, ja. Obwohl, es gab schon mal Momente. Ich verstehe es nicht. Bitte? Ich verstehe es nicht. Was macht dich da, wenn du ein heterosexueller Mann bist, was tönt dich dann an, wenn andere Männer onanieren? Verstehe ich nicht. Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber, eigentlich bin ich hetero, sag ich mal. Hast du denn irgendwann schon mit einem Mann was gehabt? Ja, so mit jungen Jahren, ja. Wie jung waren die Jahre denn? Ja, so 17, 18. Ja, einmal oder wie? Ja, zweimal. Fandst du gut? Ja, fand ich aufregend. Also ich bin für alles aufgeschlossen. Und da, damals gab es so richtig Sex zwischen dir und dem... Nein, wir haben uns auch nur gegenseitig berührt, sag ich mal. Ja. So, jetzt, ich stelle mir das noch genau so vor. Du sitzt dann da und hast keinen großen Blick auf das Kino, sondern beobachtest die Männer. Ja. Erregt sich das dann richtig? Manchmal ja. Also diese Spannung allein finde ich schon total aufregend. Mhm. Kann es dann auch sein, dass du irgendwann auch an dir herumspielst? Ja. Das ja? Ja. Das heißt, du sitzt dann auch mit den anderen zusammen da und... Ja, irgendwann ja. Bis zum schönen Ende? Ja, meistens. Meistens. Ja. Das ist ja sonderbar. Ich würde sagen, du bist latent schwul, Mensch. Nee, bin ich gar nicht. Nein, also obwohl mir schon viele, also zum Beispiel meine Ex-Freundin nachgesagt haben, ich hätte was Schwules an mir, so, weil ich wirklich sagen kann, das ist ein hübscher Mann oder so. Ja. Ja. Und die dann wirklich sagen, ja, der ist wirklich hübsch. Aber ich finde das halt, zum Beispiel Schwule finde ich total toll, dass sie meist total gepflegt auftreten. Mhm. sich auf ihren Körper achten. Und du hast gerade gesagt, so ganz am Rande, meistens gehe ich in Hetero-Pornokinos. Du gehst auch schon mal in schwule Pornokinos. Also ich kenne jetzt ein Pornokino, da gibt es auch so einen schwulen Kino. Mhm. Und aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da noch nie jemanden drin gesehen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn der mich auf einmal anmachen würde. Also das ist meistens mal leer, wenn ich da bin. Mhm. Also du könntest für nichts garantieren, wenn dich ein Mann da anmacht. Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich es auch gerne mal auf mich zukommen lassen. Ja, also ich garantiere auch für gar nichts, wenn Raul von einem Mann angemacht wird, der ihm auch noch gefällt, wird Raul sicher mitmachen. Ja, vielleicht bin ich. Vielleicht bin ich ja genauso einer wie du. Ich weiß es nicht. Bei mir hat es auch sehr lange gedauert, ehe ich das nur kapiert habe, dass mir das auch Spaß macht. Ja. Wie oft gehst du in solche Kinos? Also jetzt nicht pro Monat oder so, also vielleicht 4 oder 5 oder 6 Mal im Jahr. Ach so, das ist dann doch nicht so ganz oft. Nee. Also, aber ich gehe da gerne hin und... Das ist wirklich eine Form wirklich des Spannens. Das ist, also das passt wirklich voll, trifft den Schwarze. Ja. Mhm. Und ich sag mal auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte früher meine Wohnung, da hat meine Nachbarin immer voll gestöhnt, ja. Mhm. Allein das hat mich meistens voll angemacht, ja. Cool. Ja, ich kann es so gut verstehen. Ich hatte auch mal eine Nachbarin früher. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erzählt, ich weiß nicht. Da ging wirklich die Luzi ab, wenn die einen Besuch hatte von ihrem Freund. Ich habe erst mal gedacht, ein Kind schreit, ja, aber dabei war sie das. Ich dachte eher an Katzen oder so. Ja, genau, ja. Und das fand ich schon sehr scharf auch. Ja, ja. Ich bin ja auch eher so gestrickt, dass ich auch ganz gerne Voyeur mal bin. Ja. Ja. Obwohl es da irgendwo eine Sauerei ist. Nein, wenn meine Nachbarin beim Sex schreit, ist das ihr Bier, wenn ich dann meinen Spaß dabei habe, soll sie sich nicht beklagen. Also solange ich kein Loch in die Wand bohre, um sie zu beobachten, finde ich das alles im grünen Bereich. Ja, doch, ja, stimmt. Du bist im Moment in keiner Beziehung. Nein. Mhm. Als du in einer Beziehung warst, und das warst du ja schon mal, ja. Bist du da auch in die Pornokinos gegangen? Kam auch mal vor, ja. Mhm. Weil ich hatte mal eine Beziehung, da fand ich mich sexuell total unbefriedigt, so ein bisschen. Mhm. Also diese Frau war halt nicht so offen. Mhm. Sexuell. Mhm. Und ich bin also sehr, sehr offen, auch ganz schnell offen, so finde mhm. ich. Und ja, auf jeden Fall, ich hab da irgendwie ein Thrill gesucht, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Oder, ja. Ich werde dich jetzt entlassen mit einem heißen Tipp noch. Das wird dir bestimmt gut gefallen. Ich weiß nicht, wo du wohnst, wenn du in der Nähe einer großen Stadt wohnst. Ist das so? Ja. Ja. Dann geh doch mal in eine schwule Sauna. Ich glaube, dass du da sehr auf deine Kosten kommst, was du da alles beobachten kannst, ohne dass du unter Umständen auch was machen musst. Du kannst da auch nur Voyeur sein. Ja, aber ich möchte kurz nur eins sagen. Ja. Und zwar, mich regt deine Meinung voll auf, dass im Sitzen Pinkler unmenschlich sind. Menschlich sind die sehr. Ja, aber die sind wunderbar menschlich. Ja. weil ich bin ein bekennender Sitzpinkler und finde das auch optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ein bekennender Sitzpinkler und klingst doch auch sehr männlich, muss ich sagen. Ja, aber ich wollte mal kurz noch ein Argument dazu bringen. Ja, bitte. Zwar, wir haben darüber im Freundeskreis gesprochen, nur mal kurz eben noch. Mhm. Und zwar, da hat mir eine Krankenschwester dann gesagt, dass durch Sitzpinkeln die Beckenbodenmuskulatur trainiert wird. Die Beckenbodenmuskel? Ja. Ich glaube, die kann ich anders noch besser trainieren. Ja, gut. Aber dadurch verhindert man halt, dass die Prostata noch irgendwie belastet wird oder so. Ach so. Also du meinst, aus medizinischen Gründen ist das auch sehr sinnvoll. Ja. Setzt du dich denn auch in irgendwelchen Kneipen auf versiffte Klos drauf? Nein, ich muss halt sagen, ich bin halt froh, dass ich die Wahl habe, ja. Mhm. Aber eigentlich so in normalen Haushalten versuche ich mich hinzusetzen. Und, ja. Also es gibt ja so extrem dieses Waschbecken pinkeln, aber... Das hörten wir ja auch schon hier in der Sendung. Ja. Da war ein Anrufer, das fand ich sehr nett, der hatte sein bestes Stück Maxchen genannt. Ja. Und er legte, er legte Maxchen immer ins Waschbecken. Ne? Na gut, Lorian, ich danke mich. Ja, ich danke mich auch. Okay. Und gute Sendung. Viel Spaß in den Pornokinos. Und mit den Männern. Ne? Und denke über meinen Vorschlag nach. Ja, okay. Tschüss. Ronny, 22. Ja. Ronny. Hallo Lorian, ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich schaue auch gern zu. Wo denn? Wie? Erzähl's. Der Polizei. Der Polizei? Der Polizei. Ich bin jetzt 22 und wir sind früher, vor 4 Jahren so, bevor ich in die Lehre gegangen bin, sind wir nachts auf den Parkplatz vor der Polizei, haben uns hingestellt, zu dritt, zu viert, je nachdem, und haben gewartet, bis sie losfahren mit Sirene und Blaulicht. Dann sind wir hinterher. Wie, hinterher mit dem Auto? Ja. Das haben wir gemerkt. Ja, sicherlich, klar. Und aber das war in dem Fall erstmal unwichtig, weil die musste ihre Arbeit machen. Ja, gut, dann habt ihr die verfolgt und dann? Na, dann haben wir geguckt, wo sie hinfahren und warum sie da hinfahren, was passiert ist, und dann haben wir zugeguckt. Und das haben die dann zugelassen? Na, wir haben öfters mal einen Platzverweis gekriegt und mussten halt den Ort dann verlassen, aber das war halt immer für den Abend, beziehungsweise für die Zeit, und dann haben wir es halt einen anderen Tag wieder gemacht. Also ein richtiges Freizeitvergnügen. Naja, Vergnügen in dem Sinne nicht, obwohl eigentlich schon. Ja, was habt ihr denn Spektakuläres beobachten können? Ach, das ging vom Verkehrsunfall, wie was jetzt. So, das Interessante dabei war ja, dass ich beziehe das meistens dann auf mich, was wäre, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre. Wenn mir jetzt der Unfall passiert wäre, oder ob das ein Wohnungsbrand ist oder irgendwas anderes. Die Ursache und die Wirkung, durch was passieren kann. Das ist das, was eigentlich da... Die Ursache und Wirkung, du beziehst dich ein. Es wird philosophisch, ne? Ich merke schon. Bitte? Ich sage, es wird philosophisch. Ursache und Wirkung, du beziehst dich ein. Stichwort Unfall. Die Polizei ist zu einem sehr schweren Autounfall gefahren. Ja. Ihr Idioten fahrt hinter der Polizei her. Und natürlich dann, nicht in dem Tempo, wie die Polizei hinterherfährt. Ja gut, aber irgendwann steht ihr da. Und dann gafft ihr da, wie die Schwerverletzten aus den Autos rausgezerrt werden? Zum Beispiel, ja. Ehrlich? Das mag sich jetzt echt schlimm und makaber anhören, aber... Das war, mein gut, Unfälle waren auch dabei, aber es ging vom Wohnungsbrand. Ich will über die Unfälle noch reden. Was ist denn, was hat dir, euch, ich rede jetzt mit dir, was hat es dir gebracht, wenn du wirklich dann Schwerstverletzte gesehen hast? Na, zum Beispiel, 2 Tage später steht es ja in der Zeitung, durch was das alles passiert ist. Und wenn jetzt zum Beispiel Jugendliche bei uns, wir waren ein kleiner Ort, Jugendliche verunglückt sind durch Alkohol nach der Disco oder so, das gibt mir ein Zeichen zu sagen, sowas auf gar keinen Fall niemals machen. Das ist ja ehrenwert. So kann es ausgehen. Ja gut, also du brauchtest diesen drastischen Eindruck, um davon überzeugt zu sein, dass es nicht gut ist, besoffen Auto zu fahren. Ich hoffe mal, dass ihr dann zumindest nicht die Hilfskräfte da behindert habt. Nein, ganz im Gegenteil, wir halten uns auf Abstand, so dass wir niemanden auf gar keinen Fall behindern und gucken uns halt an, das was zu sehen ist, und wenn wir weggeschickt werden, sind wir halt gefahren. Habt ihr denn auch schon da mal eine richtige Verbrecherjagd mitgemacht? Nee, muss ich jetzt sagen, leider nicht, weil, naja, leider mag jetzt komisch klingen, aber... So ein bisschen Schimanski und so, Feeling kam nicht rüber. Nee. Das nicht. Das war eher so dieser Schock mit der Realität, mal zu sehen, was Realität ist heutzutage so. Ja. Wie oft habt ihr das gemacht insgesamt? Ach, das war eigentlich... Hunderte mal. Regelmäßig. Mhm. Regelmäßig. Jetzt aber nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Berufsmäßig geht das jetzt nicht mehr. Seid ihr denn nie von der Polizei mal... Habt ihr keine Anzeige mal bekommen? Oder? Na, so Anzeige, nicht. Platzverweise. Das war das Einzige. Die kannten euch doch dann schon. Mittlerweile schon, ja. Also mittlerweile war man bekannt, aber... Die haben sich dann nicht weiter drum gestört. Ihr musstet dann doch auch ein etwas schnelleres Auto haben als die Polizei, oder zumindest ein gleich schnelles, ne? Nee, im Gegenteil. Weil ab und zu haben wir sie verloren, wenn sie dann außerhalb der Stadt waren. Was hattet ihr für ein Auto? Wir hatten Toyota damals. Ein Toyota. Und die Polizei hatte in eurem Bereich was für ein Auto? Ein Passat. Da hatten wir keine Chance. Ja, stimmt. Vor allem wäre es auch sehr unsinnig gewesen, weil wenn wir zur gleichen Zeit ankommen wie die und die wissen, dass wir auch da losgefahren sind, dann können die davon ausgehen, dass wir genauso gerast sind. Ja, und ich wollte gerade sagen, die fahren ja auch bei Rot über die Ampel. Seid ihr denn auch bei Rot da über Da kannst du bestimmt nicht. Nein, das bestimmt da nicht. Da haben wir halt den Pech gehabt. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann haben wir Pech. Es gibt ja schon mal so wirklich absolute Hirnis, das habe ich schon mal beobachtet, die sich an Krankenwagen ranhängen. Ne? Das ist Blödsinn. Das ist unglaublich, ja. Das ist, damit möchte ich mich nicht identifizieren. Uns ging es eigentlich nur um das Nachtleben irgendwie ein bisschen anders zu gestalten. Ich schaue gerne zu und Ronny hat gerne der Polizei und ihren Aktivitäten zugeschaut. Genau. Danke für den Anruf. Jo. Tschüss. Ingo, 22. Heute sind die Jungen dran, noch ein 22-Jähriger. Ja, hallo. Hi. Ach, jetzt bin ich durch. Du bist jetzt, die Millionen hören dich. Oh, da fällt gleich ein. Nervös bin ich schon. Hallo, Domian. Ja, Ingo. Ja, also es geht darum. Soll ich schon mal erzählen jetzt? Ja. Ja, also es geht darum. Also ich bin umgezogen mit meinem Bandkollegen. Bandkollegen, mhm. Ja. Und in ein Haus, das etwas höher gelegen ist. Mhm. Und von diesem Haus aus kann man aus dem Fenster in andere Häuser reingucken. Mhm. Und da haben wir jetzt rausgefunden nach einiger Zeit, dass es so eine Art Hausfrauenstrich irgendwie da existiert. Mhm. Und auf der Straße. Ja, man kann direkt in die anderen, also in die Zimmer reingucken, mhm. Wo die Damen sich dann aufhalten mit ihren Freiern. Was ist denn Hausfrauenstrich? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe das jetzt irgendwie mal so aufgefangen auf der Straße, dass das irgendwie da so existieren soll. Mhm. Und auch wenn man nachts aus dem Fenster rausguckt, alles rot, rote Zimmerbeleuchtung und alles Mögliche. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, wie glücklich wir jetzt die Wohnung jetzt gewählt haben, aber eigentlich fühle ich mich ja so ganz wohl. Ja, jetzt erzähl doch mal, also ihr, was seht ihr denn? Ja, also die Rollos sind nicht immer ganz runtergezogen. Mhm. Sind das so wie nennt man das, diese Jalousien sowas? Ja, irgendwie sowas. Die nicht ganz dicht dann gestellt sind. Ja, und wenn man Silhouetten sehen kann oder dann auch mal mehr, ja. Also man kann schon sehen, wie es da richtig zur Sache geht. Ja, hat man, sprich Ingo, denn schon mal mehr gesehen? Ja, klar. Was denn? Alle möglichen Sexpraktiken von Fellatio bis... Wie Fellatio? Die machen Fellatio vor den Frauen? Wer? Du weißt ja gar nicht, was Fellatio ist. Ne? Natürlich weiß ich das. Was ist denn Fellatio? Willst du jetzt nicht verarschen? Doch, musst du... Nein, er sagt, was ist Fellatio? Er sagt. Nee, das wird mir zu blöd. Nein! Also wenn Fellatio ist die Kunst, sich selbst ein zu blasen. Sich selber? Ja! Nicht blasen lassen. Nein, sich selbst. Deswegen Mensch, das ist ja noch richtig Aufklärungsunterricht, ja, bei dir. Das, ja, ist überhaupt nicht. Ja, deswegen sage ich, das guckst du bestimmt nicht, wenn die Männer das selbst für sich dann machen. Geht das überhaupt? Manche Männer können das, du wahrscheinlich nicht, weil du so, zu klein ausgestattet bist. Nein, das ist jetzt echt kein Fake oder so, ja? Nein, im Ernst, es gibt Männer, die können das, klar. So. Du kannst solche Szenen sehen, also wenn die Frauen da oral an die Sache rangehen. Das, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie weit bist du entfernt von diesem Haus? Ungefähr ein paar hundert Meter, oder? Nee. 8 Meter? Acht Meter? Eine Straße dazwischen. Das ist ja spektakulär nah. Spektakulär, ja. Und hast du dich ja schon ausgerüstet mit einem guten Fahnenrohr oder Fahnenglas? Nee, noch nicht. Okay, also aber ich muss ganz ehrlich jetzt, dass es mich schon irgendwie ein bisschen anmacht, wenn ich jetzt da wohne und ich komme mir jetzt ein bisschen veralbert vor. Nein, ich kann das völlig verstehen. Mich würde es auch antören. Ja. Sag ich ganz ehrlich, wenn ich das sehen würde und die Lamellen da nicht richtig zuhören, würde ich ja auch hingucken und mich würde es auch antören. Ja, ist auch nicht. Normal ist das doch. Ehrlich? Ja, ich find's normal. Also ich würde kaum einem Mann glauben, der sagt, ich gucke verschämt weg. Also meinem Mitbewohner habe ich das jetzt auch noch nicht erzählt, hat auch, glaube ich, nicht so ganz so mitbekommen. Mhm. Und der auch in der Band mitspielt. Mhm. Du würdest gerne jetzt noch den Bandnamen nennen, ne? Wie ich dich kenne. Sehr schön. Aber das hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun. Wie oft kannst du denn da so Sachen beobachten? Also jeden Abend. Jeden Abend, ja. Also jeden, ja, quasi mal nicht, da habe ich auch nicht so ein Interesse dann, mhm. Aber so ab und zu ist es recht aufregend. Hast du denn, das hört dich gerade so doch ein bisschen raus, du hast ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, ne? Ja. Mhm. Ja, teilweise. Mhm. Also ich finde eigentlich, das braucht man nicht haben, wenn die Leute die Fenster nicht richtig zuhängen, wenn die Gardinen nicht vorziehen, dann sind die selbst schuld. Also insofern... Ja, es ist auch teilweise. Ich gucke auch öfters deine Sendung und so, mhm. Und dann hört man schon einige krasse Sachen teilweise. Mhm. Ich erinnere nur an diesen Hackfleischmenschen, ne? Ja. Hattest du auch bei Wetten, das irgendwann mal erwähnt? Ja, bei Wetten, das war ich leider noch nicht. Hm? Bei Wetten, das war ich noch nicht, das war bei Schmidt. Oh, Entschuldigung. Ja. Habe ich wohl verwechselt. Ja. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dann denke ich mir mal, ja, das kann ja irgendwie nicht ganz so unnormal sein, wenn man da... sich irgendwie dann aufgeilt. Also ich, du kriegst jetzt die Absolution von mir. Du darfst da ruhig hingucken. Oh, jetzt hört mir der Herr Domian. Oder darf ich Jürgen sagen? Du darfst auch Jürgen zu mir sagen. Oh ja, schön. Ja, gut, ist schon ein bisschen beruhigend. Ist auch besser, wenn man was mal mit jemandem... Was ist denn eigentlich jetzt im Moment? Kannst du da rüber gucken? Momentan nicht, ne, die Strippe ist zu kurz. Also ich habe noch nicht eins von... Schade, sonst könntest du jetzt live reportieren, was da abgeht. Nee, auch wenn ich versuche, geht nicht. Das geht leider nicht. Nee. Ingo, ist alles in Ordnung? Danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Bis dann, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Susanne, 31. Ja, hallo Domian. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Entschuldige, Susanne, mir wischt gerade was durch den Kopf. Meine Leute im Hintergrund sagen, genau. Ich glaube, ich habe den armen Ingo falsch belehrt. Autofellatio ist die Kunst, es sich selbst oral zu machen. Autofellatio ist überhaupt blasen. Domian, wie bist du blöd? Und der arme Ingo, jetzt habe ich den Ingo runtergequatscht. Ingo, ich habe mich gewundert, ich dachte, ich habe irgendwie jetzt einen Dreh drin, aber... Ich hatte wahrscheinlich irgendwie doch ein bisschen Auto. Also lieber Ingo, ich bitte um Entschuldigung. Du hast recht gehabt und ich habe nicht recht gehabt. Ich denke bei Fellatio wahrscheinlich immer zu einem Autofellatio. Obwohl, nein, Fellatio ist auch sehr schön. Susanne, zu dir. Ja, also ich komme jetzt vergleichsweise harmlos vor. Also ich schaue offiziell zu. Ja, aber bei also was? Ich fotografiere das. Was fotografierst du? Ich fotografiere eigentlich an sich Akte, aber auch Menschen beim Akt. Mhm. Paare beim Akt. Bist du eine Porno? Nein. Ich bin einfach Fotografin. Mhm. Und wie gesagt, eigentlich liegt mein Herz bei Akten an sich, aber ich habe also auch schon oft Menschen beim Akt fotografiert. Was heißt denn jetzt genau in deinem Fall beim Akt? Sind die... Ja, richtig, beim Sex. Beim Sex, beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Und für wen und für was fotografierst du? Für dich selber. Für dich selbst? Nein, für das Paar selber. Ach. Die also, sich einfach hinterher anschauen wollen. Also man könnte jetzt dich, Susanne, anheuern und sagen, genau. wir hätten gerne Fotos von uns beim Sex, mach es mal. Richtig. Wie hast du dich denn bekannt gemacht? Nein, entstanden ist das, also dass ich Akte fotografiere, wissen viele. Und von diesem ersten Pärchen kannte ich die Frau, ihn kannte ich nicht. Und sie hat dann gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe also ja gesagt. Und also später wurde mir dann auch, ob ich da hingefahren bin, ist mir also ganz schlecht geworden im Auto, weil ich dachte, was macht, wenn der keinen hochkriegt oder kocht dann Tee oder stehe ich im Raum, ja. Und das war dann zum Glück überhaupt kein Thema, aber... Also das ist ein Hobby von dir? Na, ich bin Fotografin. Du bist, aber bei einer Zeitung eigentlich. Bei der eigentlich fotografierst du ganz seriöse Sachen und machst dies nebenher und verdienst dir damit aber nebenher auch Geld. Ja. Ja. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du da Menschen in sexueller Wollust erlebst und auch fotografierst? Also währenddessen ist es wesentlich weniger spannend, als man sich das, glaube ich, vorstellt. Erregt dich das selbst auch? In dem Augenblick nicht. Also ich habe auch gedacht, dass ich wesentlich kurzatmiger da rumlaufe oder so. Mhm. Aber man hat dann viel mehr so die Bildausschnitte und sowas im Kopf und dass man nicht irgendwie, ja, was im Bild hat, was man nicht im Bild haben will. Und achtet viel mehr darauf, als dass man dann... Zeit hätte, dass einen das irgendwie jetzt wirklich anmacht. Mhm. Nee, das eigentliche Anmachen ist eigentlich dann hinterher in der Dunkelkammer oder mit den Pärchen, wenn man sich's anschaut. Achso, du gehst dann mit den Bildern nochmal zu den Pärchen hin und ihr guckt euch dann zu dritt die Sachen an. Ja, oder ja. Oder zu viert oder wer auch immer da dabei. Und was passiert dann? Passiert dann was überhaupt? Meinst du, dass wir dann irgendwie zu dritt im Bett landen? Ja. Nee, ist noch nicht passiert. Also ich war schon zu dritt im Bett, aber noch nie mit in Anführungszeichen mit Kunden. Also die Situation ist ja so, dass du dann die Ware anlieferst und ihr das zusammen anschaut. Ja, und ja ich mache ja meistens sehr viel mehr Bilder, als die Leute dann wollen. Die suchen sich dann was zum Auswählen. Genau, und die mache ich dann halt groß. Ja, jetzt ist natürlich die absolute Grundfrage, warum tust du das? Nur wegen des Geldes wahrscheinlich nicht. Nein, ich mag überhaupt nackte Menschen. Mhm. Also ganz allgemein. Ich finde, dass es gar nichts Schöneres gibt. Also nackte Menschen Ästhetik hat, die einfach überhaupt nicht zu überbieten ist. Also das ist ein ästhetisches Moment, welches dich da anzieht, aber auch ein erotisches, sexuelles. Ja, natürlich, klar. Und auch ein gewisser Voyeurismus, klar. Mhm. Also. Ist es nicht ganz bizarre, die Situation da, dann in dieser hochprivaten Situation quasi funktional anwesend zu sein? Ja, klar. Also auch beim Filmwechsel und sowas ist dann also ziemlich störend. Oder einmal bin ich auch dann auf so ein Pärchen draufgefallen, weil ich um das Bett... Das ist auch sehr spaßig. Die hatten ein gemauertes Bett, also der Rand war gemauert und ich bin da immer oben drauf lang gelaufen und dann bin ich halt einen Schritt zu weit vor und konnte mich also gerade noch auf den Po von dem Mann abstützen, um nicht gänzlich auf die beiden abzufallen. Wie lange bist du dann in der Regel anwesend? Eine halbe Stunde? Nee, also zwei Stunden dauert. Zwei Stunden? Ja. Gab es denn? Das fängt ja nicht an in dem Augenblick, wo ich reinkomme und noch nasse Schuhe habe. Das ist ja, meistens trinkt man erstmal noch einen Wein. Also es muss erstmal die Atmosphäre aufkommen. Genau. Ne? Man muss sich auch beschnuppern vielleicht. Mhm. Sind das auch manchmal Leute, die du gar nicht kennst, die per Telefon irgendwie an dich herangetreten sind? Ja, war auch schon. Aber meistens kannte ich einen von beiden. Also meistens kannte ich die Frau. Ja. Also du annoncierst nicht im Pornomagazin oder sowas, das machst du nicht. Ja. Gab es denn auch schon mal Zwischenfälle, dass die Männer dann überhaupt nicht konnten, vor Scham? Nee, ist eigentlich noch nie passiert. Im Gegenteil, also meistens ist es, also die mehr als die Hälfte der Male war es so, dass ich eigentlich nur ein Paar fotografiert habe, nackt. Mhm. Und das dann erst während des Fotografierens entstanden, dass sie dann miteinander geschlafen haben. Du bist aber, um es mal klarzustellen, ganz normal angezogen dabei. Ja. Ne? Nun bleiben ja auch einige Bilder bei dir zurück, vermute ich mal. Benutzt du diese Bilder schon mal als Vorlage zum Onanieren? Nee. Das nicht? Nee. Also dadurch bin ich viel mehr im Kopf eigentlich, als dass ich mir dann die Bilder anschaue. Hast du einen Freund? Ja. Was sagt der dazu? Der find's gut. Der find's gut. Mhm. Möchte der nicht gerne auch mal mitkommen und auch Fotos machen? Das glaub ich. Jetzt unter uns, ganz ehrlich, guckt er sich die Bilder auch schon mal an? Bestimmt. Nee, ich mache das meistens so, dass ich die erst den Paaren zeige, aber in aller Regel sind die Paare damit einverstanden. Ach so, ja. Mhm. Aber vorher zeige ich es ihm nicht. Also ein schönes Hobby und der Freund ist damit einverstanden. Mhm. Und was will man mehr? Genau. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, Susanne. Daniel ist noch dran und der ist 20. Ja, hallo Domian, wie geht's? Ja, gut. Gut, mein Thema ist, also ich filme meinen Freund während dem Sex mit seiner Freundin. Ihr seid ja alle drauf. Die einen gucken zu, die anderen filmen, die anderen machen Fotos. Ja. Dein Freund, während er mit seiner Freundin Sex hat. Ja. Weiß die Freundin das? Ja, natürlich. Oder sitzt du im Kleiderschrank und filmst durch ein Loch durch oder so? Nee, das mache ich nicht. Also wir machen das so, es war ungefähr vor einem halben Jahr, habe ich das, also sind wir so zusammengekommen und also wir haben das so, also wir haben meistens so ein bisschen gefilmt mit der Kamera, aber nicht so mit Sex oder so, ja. Wir sind weggefahren, haben so ein bisschen Blödsinn gemacht mit Kamera, so Samstag Nacht nachgemacht und so Zeug. Mhm. Und auf jeden Fall, ich und mein Freund, also haben uns dann so überlegt, so ja, also vielleicht wäre das nicht schlecht, mal so also Film, Sex, also mit deiner Freundin. Und was hat denn die Freundin dann gesagt, als ihr das vorgeschlagen habt? Also am Anfang, die war total dagegen. Klar, also, die hat das nicht gewollt, also sie, weil die hat gedacht, das sind andere Leute und sie blamiert sich dabei und aber sie hat dann zugestimmt. Ja, sie hat und dann zugestimmt. Dann sind einige Filme entstanden schon mittlerweile. Ja, so sechs Stück schon. Sechs Stück. Mal haben wir das schon gemacht ungefähr. Ja. Warum machst du das? Also, mal dazu sagen, ich mache das nicht deswegen, weil es jetzt unbedingt jetzt sein muss, ja, sondern mich, ich weiß nicht, also mir gefällt es, jemanden zu filmen. Aber dich turnst doch bestimmt auch an währenddessen. Ja, das auch dazu, ja. Also, was ist denn? Mir gefällt es, wenn jetzt jemand zum Beispiel Sex macht, ja, und ich bin dabei, also genauso, ich bin jetzt zwar noch angezogen dabei, ja, ich bin jetzt nackt daneben der Kamera und film das. Aber mir gefällt das, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel nackt sehe, zum Beispiel die Leute, die ich auch kenne. Und die beiden jetzt, dein Freund, die Freundin, lassen sich wirklich richtig gehen und machen ihren ganz normalen Sex, während du sie filmst. Ja gut, beim Anfang seine Freundin war ein bisschen angespannt, ne? Das war nicht so das Ding, aber mit der Zeit ist es schon ein bisschen... Nur sind sechs Filme entstanden. Was passiert denn mit diesen sechs, was passiert mit so einem Film dann? Also, den schauen die sich an und... Da bist du nicht dabei? Nee, also... Gut, ich habe mir den alleine angeschaut, also ich habe den dann überspielt nochmal gehabt, also ich darf den Film für mich noch behalten, ja. Aber das ist natürlich auch voll ein Vertrauen dabei, also ich zeige das keinen anderen oder sowas. Ne? Erregt dich das dann sehr, wenn du das siehst? Also, sagen wir mal so, mich erregt das schon, aber ich schüttel mir jetzt nicht dabei unbedingt ein, also mir gefällt das, wenn ich das sehe, was ich aufgenommen habe und es geworden ist und es ist zum Teil gut geworden. Wird es denn andersrum auch funktionieren, wenn dein Freund sagt, ich filme dich jetzt mit einer Partnerin? Das würde ich auch interessant finden, aber meine Freundin mag das nicht. Die mag das nicht. Also hier bist du der Spanner und der Voyeur und die anderen lassen das, die scheinst dann ja in irgendeiner Weise auch anzutören, ne? Ja. Ja, Daniel, das war die letzte Geschichte in unserer heutigen Sendung. Noch ein kurzes Großkompliment an deine Sendung und du bist echt klasse, ne? Dankeschön. Tschüss, Daniel. Tschüss, ne? Tschüss. Ich schaue gerne zu. Ich hoffe, ihr habt gerne zugeschaut heute Nacht und auch zugehört. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir im Fernsehen 7 Minuten später, aber pünktlich um 1 Uhr im Radio, bei Radio 1 Live. Da fangen wir dann auch schon an und wir werden uns dann mit dem Fernsehen ein bisschen später, also 7 Minuten später, zuschalten. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Viel Spaß beim Spannen auch, wo und wie auch immer. Und sag bis morgen. Bye-bye.